Kundgabe 3167. Empfangen durch Bertha Dudde am 22. und 23.06. 1944. Los des geistig Toten im Jenseits. Geistig tot zu sein, ist das schrecklichste Los, sowohl auf Erden als auch im Jenseits. Auf Erden spürt der Mensch dieses Los nicht, solange er sich an den Freuden der Welt schadlos hält, das heißt, über diesen seine Seele vergisst, und also auch des leblosen Zustandes, dieser sich nicht bewusst ist. Denn nur seine Seele ist davon betroffen, während der Körper sich irdische Genüsse schafft, solange er lebt, und die Untätigkeit der Seele, ihre Kraftlosigkeit, nicht empfindet. Erst so die Seele ins jenseitige Reich eintritt, so sie die körperliche Hülle abgelegt hat, kommt ihr die Kraftlosigkeit zum Bewusstsein und mit ihr das entsetzliche Los, das sie nun auf sich nehmen muss, weil sie das Erdenleben nicht dazu genützt hat, den Geist in sich zum Leben zu erwecken. Nun ist ihr die Gelegenheit genommen. Sie kann nicht mehr aus eigener Kraft tätig sein, sondern ist in einem Zustand völliger Ohnmacht, aus dem sie sich nicht selbst befreien kann. Ihr fehlt jegliches Wissen. Sie ist in völlige Dunkelheit gehüllt. Lichtlos ist ihre Umgebung, ihr Seelenzustand. Und daher ist sie auch gänzlich unfähig, in Liebe zu wirken. Denn dieses erfordert Wissen. Und Wissen ist Licht. Es werden diese Seelen zwar auch im Jenseits noch betreut von den Lichtwesen, doch da sie auf Erden schon alles ablehnten, was in das geistige Reich hinwies, so sind sie auch den Vorstellungen dieser Lichtwesen nicht zugänglich. Und sie verharren oft in größter Dürftigkeit, in einem erbarmungswürdigen Zustand, Ewigkeiten hindurch in der gleichen Finsternis. Und solange sie nicht liebend sich betätigen wollen im Jenseits, wird auch die Kraftlosigkeit nicht von ihnen weichen, weil Liebetätigkeit erst die Kraftzufuhr auslöst und die Liebetätigkeit aber wieder erst im freien Willen ausgeübt werden muss und dieser Wille oft bis aufs Tiefste gesunken ist durch den Einfluss des Gegners von Gott. Auf Erden steht dem Menschen die Lebenskraft zur Verfügung, so dass er seinen Geist jederzeit zum Leben erwecken kann. Er kann den Zustand des Todes jederzeit beenden. Er kann liebetätig sein, weil ihm dazu die Lebenskraft zur Verfügung steht. Und so wie er liebetätig ist, erwacht sein Geist zum Leben. Und es bedeutet dies Licht und Kraftempfang. Der geistig tote Mensch weiß nichts von Dingen des geistigen Reiches. Er weiß nichts vom Walten und Wirken Gottes, von seiner Liebe und Weisheit und Allmacht. Er weiß nichts von seinem Tiefstand, von seiner einstigen Bestimmung und seinem Abfall von Gott. Und diese Unkenntnis macht ihn zu einem geistig untätigen Geschöpf. Denn es kann nicht wirken seiner Bestimmung gemäß, sondern ist zur Untätigkeit verdammt, weil es sich selbst nicht davon befreit. Der geistig tote Mensch lässt nichts auf sich einwirken, was ihn umgibt. Er sieht nur mit den Augen des Körpers. Und sein irdisches Leben sucht er in jeder Weise auszuleben, ungeachtet des Geistes, der ihm als Begleiter beigegeben ist, um ihn recht zu leiten. Und es kann der Mensch am Ende seines Lebens auf ein langes, irdisch genossenes Leben zurückblicken und doch tot sein im Geist. Und es ist dieser Tod weit schlimmer als das nun eintretende Ableben seines Körpers. Denn seine Seele vergeht nicht. Sie geht durch das Tor des Todes ein in das jenseitige Reich. Sie ist sich ihres Seins bewusst. Und doch völlig kraft- und lichtlos, ohnmächtig zum Handeln und in völlig finsterer Umgebung. und sie empfindet dies ungewöhnlich qualvoll, weil sie den zuvorigen Zustand des Lebens auf der Erde, wo sie wirken und handeln konnte nach ihrem Willen, nun begehrt mit allen Sinnen und ihr keine Erfüllung wird. Sie ist tot und hat doch das Bewusstsein ihrer Existenz. Sie ist kraftlos und weiß um das Glück, Kraft zu besitzen. Sie ist unwissend und hat daher kein Mittel, sich aus ihrem Zustand zu befreien. Denn sie kann im Jenseits nur etwas empfangen, so sie selbst gibt. Der Mensch auf Erden kann sich von den Qualen einer geistig toten Seele keine Vorstellung machen, weil er noch inmitten der Lebenskraft steht, die er so lange beziehen kann, wie er auf Erden weilt, und weil er tätig sein kann nach seinem Willen. Und es bedeutet auf Erden schon großes Leid und Trübsal, wenn ein Mensch dieser Lebenskraft teilweise beraubt wird, er also durch Krankheit unfähig wird, zu wirken und zu schaffen. Dieser Zustand im vielfach verstärktem Maße ist das Los derer, die geistig tot in das jenseitige Reich hinübergehen, die den Geist in sich nicht zum Leben erweckten, durch recht genützte Lebenskraft, durch Wirken in Liebe, die auf Erden lebten, ohne geistig zu leben, weil sie das irdische Leben zu hoch einschätzten und ihres eigentlichen Zweckes nicht gedachten, der darin besteht, sich zu formen nach Gottes Willen, auf dass der Geist in ihnen lebendig werde und ihre Aufwärtsentwicklung fördern kann. Amen.